Der Junge, der oft starb. Kapitel 6, das sechste Schuljahr. Er hatte keine Zeit mehr in Spinner's End verbracht, seit er seine Tätigkeit in Hogwarts aufgenommen hatte. Warum sollte er auch, wenn er ein geräumiges, bequemes Quartier hatte, in dem er den Sommer überwohnen konnte, statt in diesem engen, schmuddeligen Haus, das er nie wirklich als sein eigenes angesehen hatte, egal mit wie viel Bücher, Regalen und Bänden er es in all diesen Jahren gefüllt hatte. Er verachtete den Ort. Es roch nach seiner Mutter, seinem Vater, nach in den Wänden eingeschlossenen Erinnerungen, die tagsüber durch die Räume hallten und sich nachts in seinen Träumen widerspiegelten. Aber der dunkle Lord wollte ihn an einem leicht zugänglichen Ort haben. Er traute ihm nicht, wollte ihn irgendwo haben, wo die Ratte ihn mit Leichtigkeit ausspionieren konnte. Und so ging er nach Spinner's End. Nur die Momente, in denen er Dumbledore Bericht erstattete, brachten eine gewisse Erleichterung. Und er klammerte sich an sie, als ob er ertrinken würde, als wären sie sein Rettungsboot. Sie dienten natürlich nur dazu, Informationen zu übermitteln, aber nachdem Severus in den letzten Jahren auf Schritt und Tritt mit dem Mann gekämpft hatte, erinnerte er sich plötzlich, warum er ihn so schätzte, jetzt, da er kaum mehr erreichbar war. Es waren die kleinen Dinge. Die kostbaren Sekunden, die er Severus einfach nur da sitzen und atmen ließ, die perfekt gebrühten, dampfenden Tassen Tee, die Sorge, die schwer in seinen Augen lastete, manchmal auch die flüchtigen Berührungen einer Hand oder eines Ärmels. Außer Distanz wusste man dies alles deutlicher zu schätzen. Als Dumbledore erneut nach ihm schickte, irgendwann mitten im Sommer, fühlte er zunächst Erleichterung, die in dem Moment verschwand, als er durch den Kamin trat und sah, wie er in seinem Stuhl zusammengesackt war. Er handelte sofort. Er beschwor den stärksten Heiltrank, den er auf Lager hatte, herbei. Er begann Zaubersprüche zu sprechen, zuerst auf den Ring auf dem Schreibtisch, dann auf Dumbledore selbst. Er arbeitete unermüdlich und schob den kalten Schrecken jedes Mal beiseite, sobald er einzudringen und seine Konzentration zu stören drohte. Endlich öffneten sich Dumbledores Augen. »Warum?« sagte Severus. Sein Puls beschleunigte sich rasend schnell. Jetzt hatte er den nötigen Freiraum. »Warum haben Sie sich diesen Ring angesteckt? Auf ihm liegt ein Fluch, das war Ihnen sicher bewusst. Warum haben Sie ihn überhaupt berührt?« Dumbledore zog eine Grimasse. »Ich war in großer Versuchung.« »Was hat sie in Versuchung gebracht?« Dumbledore reagierte nicht und Severus explodierte vor Wut. »Es ist ein Wunder, dass sie es geschafft haben, hierher zurückzukommen. Auf diesem Ring lag ein Fluch von außerordentlicher Kraft. Uns bleibt nur zu hoffen, dass wir ihn eindämmen können. Ich habe den Fluch fürs Erste in der einen Hand eingeschlossen.« Dumbledore erhob seine geschwärzte Hand und betrachtete sie teilnahmslos. »Das haben sie sehr gut gemacht, Severus. Wie lange, glauben Sie, habe ich noch?« Er klang ruhig, so verdammt ruhig, als im Inneren von Severus Chaos herrschte. Er fühlte sich, als sei ihm der Kern herausgerissen worden und er sich endlos drehen würde, haltlos und verlassen. »Ich bin nicht sicher«, zwang er sich zu sagen, »vielleicht ein Jahr. Es ist unmöglich, einen solchen Fluch für immer aufzuhalten. Er wird sich irgendwann ausbreiten. Es ist die Art von Flüchen, die mit der Zeit stärker werden.« Und Dumbledore tat das Unvorstellbare. Er lächelte. »Welch ein Glück, welch ein Glück, dass ich Sie habe, Severus.« »Hätten Sie mich nur ein bisschen früher gerufen«, sagte Severus verzweifelt, durch den Nebel, der ihn einzuhüllen schien, »dann hätte ich vielleicht mehr tun können, Ihnen mehr Zeit verschaffen können.« Er erstarrte in dem Moment, als er das letzte Wort aussprach. »Natürlich! Natürlich! Wie war es ihm noch nicht in den Sinn gekommen?« »Apropos Zeit«, fuhr er zügig fort und fühlte bereits in seinen Gewändern. »Das muss überhaupt nicht passieren. Sagen Sie mir, wo...« Doch Dumbledore schüttelte den Kopf. »Warum denn nicht?« Dumbledore richtete sich in seinem Stuhl auf, aber Severus konnte sehen, welche Mühe es ihn kostete. »Ich bin alt genug, um auch mit den Folgen meines eigenen Handels zu leben. Meinen Sie nicht?« sagte er leichtfertig. »Außerdem wird die Sache dadurch wirklich viel einfacher.« Severus starrte ihn sprachlos an. und Dumbledore lächelte. »Ich meine den Plan, den Lord Voldemort um mich herum ausheckt. Sein Plan, mich durch den armen Malfoy-Jungen ermorden zu lassen.« Severus sank in den Stuhl vor Dumbledores Schreibtisch. Seine Beine hatten sich verflüssigt. Er kehrte nach Spinners End zurück und fühlte sich, als sei ihm das Fleisch bis auf die Knochen abgezogen worden. Er wechselte kein Wort mit Pettigrew, aus Angst, jeder seiner Gedanken stünde ihm ins Gesicht geschrieben. Er ging einfach an ihm vorbei. Er ging ins Badezimmer und schaute in den Spiegel. Sein Gesicht war eine Maske. Eine perfekte, leere Schiefertafel. Frei von allem. Die Dissonanz tobte in ihm wie ein Sturm. Gut. Gut, das sollte besser so bleiben, denn er konnte sich keinen Ausrutscher leisten. Er konnte nicht überprüfen, was er heute Abend versprochen hatte, oder warum, oder wie er es rückgängig machen konnte. Er musste es beiseite schieben, es von jeder Emotion lösen. Es war einfach ein unumstößlicher Fakt. In dieser Nacht träumte er davon, Dumbledore hinterherzulaufen. Aber egal, wie laut er schrie, der Mann ging weiter weg, drehte ihm den Rücken zu. Severus griff und streckte den Arm aus, bis er seinen Umhang ergriff, aber als er auf die Knie fiel, war es nur Stoff, den er in seinen Händen hielt. Stoff, der anschwoll und sich in Potter verwandelte. Und Severus fiel auf ihn, vergrub sich in ihm und schluchzte seinen Kummer und seine Sehnsucht, sein Entsetzen und seine Freude in seinen Mund. Er war gegen den Lustdämpfungstrank immun geworden. Der Zauberspruch, stellte er in der folgenden Nacht fest, wirkte nicht annähernd so gut. Narzissa und Bellatrix besuchten ihn, und damit war er in eine Sackgasse geraten. Er oder Dumbledore, oder er und Dumbledore, wenn er sich nicht fügte. Oder er und Dumbledore und Draco, wenn er nicht blieb, um den Jungen zu beschützen. Was für eine Verschwendung! Was für eine Verschwendung! Aber so war der Krieg. Potter kam bereits tot in Hogwarts an. Entweder war seine Nase besonders schwach, oder Draco hatte einfach zu fest darauf herumgetrampelt. Das Endergebnis war, dass, als die Putzhexe im Hogwarts-Express über seinen verhüllten Körper stolperte, der zersplitterte Knochen sein Gehirn aufgespießt hatte. Severus hatte den Vorfall nicht vollständig verhindert. Draco war jetzt gefährlich, da er für seine Familie kämpfte, und Potter musste sich dessen bewusst sein. Also versteckte er sich und dämpfte den Tritt lediglich ab, in der Hoffnung, dass eine gebrochene Nase für Potter Grund genug sein würde, um vorsichtig zu sein. Dann brach er auf, um Potter etwas Zeit zu geben, über die Gefahr nachzudenken, und feuerte im Vorbeigehen einen Manipulationszauber auf Tonks ab, um sicherzustellen, dass er Hogwarts sicher erreichen würde. Ihr Patronus, geformt wie Lupin, es war zum Schreien, schoss auf dem Weg zum Schloss an ihm vorbei. Dass es Snape war, der darauf reagierte, war Pech. Severus erwischte ihn auf halbem Weg durch das Schlossgelände, gab ihm Anweisungen und schickte ihn weg. Dann machte er sich auf den Weg zu den Toren, um Potter widerwillig abzuholen. Er war nicht vorbereitet gewesen. Er hatte nur einen kurzen, weit entfernten Blick auf Potter erhascht, wie er im Zug enttarnt wurde. Und er war nicht vorbereitet gewesen. Er war nicht auf die Welle der Besorgnis vorbereitet gewesen, die in ihm aufkam, als er sah, wie viel Blut auf Potters Gesicht verschmiert war. Obwohl oder gerade weil er wusste, dass er eine Rolle dabei gespielt hatte, es dorthin zu bringen. Noch weniger war auf die Tatsache vorbereitet gewesen, dass Potter mit 16 Jahren trotz des ganzen Blutes aussah, als sei er direkt aus einem schrecklich feuchten Traum entsprungen. Das Licht der schwankenden Laternen warf tanzende Schatten unter die Winkel seiner Wangenknochen, brach goldene Nadelstiche aus hasserfüllten Augen, und Severus wollte ihn an Ort und Stelle gegen die Eisenstangen der Tore nehmen. So stieß er Potter fort mit Worten, die für ihn längst keine Bedeutung mehr hatten, für den Jungen aber sicher noch. Er nahm Punkte, er erniedrigte und verspottete ihn. Alles, um Abstand zwischen sie zu bringen. Potter ist vollkommen sicher in meiner Obhut. Ja, klar. Sie brauchen mich nicht Sir zu nennen, Professor. Ohne Blut im Gesicht und am helllichten Tag sah Potter noch mehr wie ein feuchter Traum aus. Sein schwarzes Haar zerzaust, seine Lippen kirschrot, seine grünen Augen funkelten voller Esprit, voller Leben inmitten all des Todes. Cyrus gab ihm Nachsitzen und konnte sich später nicht davon überzeugen, dass der Impuls durch momentane Entrüstung ausgelöst worden war. »Von einer giftigen Tentakel gebissen«, schrieb er und schob verzweifelt den Gedanken daran fort, was mit Potter geschehen würde, wenn Severus Dumbledores Plan in die Tat umgesetzt hatte. Er hatte versucht, das Ganze dem Schulleiter gegenüber zur Sprache zu bringen, aber dieser war stets unterwegs, ging ständig weg, hatte nie Zeit. Außer für Potter, wie es schien. Severus konnte nicht genau bestimmen, auf wen der beiden er eifersüchtig war, und versuchte sich stattdessen auf Draco zu konzentrieren, aber der Junge wies all seine Versuche zurück und ignorierte ihn völlig. Und Potters Nachsitzen zeichnete sich am Horizont ab, unvermeidlich, unausweichlich. Severus war in der Hölle. Anders konnte es nicht sein. Er stellte Potter die abscheulichste Aufgabe, die ihm einfiel: Flubberwürmer. Er verbrachte die ersten 10 Minuten des Abends damit, den nassen, quietschenden Geräuschen aufmerksam zuzuhören, die sie machten, als Potter sie in Haufen aufteilte, und gut, das war eine ganz schlechte Idee gewesen. Für den Rest der Stunde starrte er auf ihre wabbernden Gestalten, was zumindest eine geringfügige Verbesserung bedeutete, wenn nur Potters Finger nicht so geschickt und flink wären. »Severus, kommen Sie schnell!« Er rannte Minerva hinterher bis zum Krankenflügel, und aus einiger Entfernung hörte er ein hohes, unnatürliches Keuchen, das ihm auf dem ganzen Körper Gänsehaut bereitete. Aber das Erste, was er sah, als sie durch die Tür brachen, waren weit geöffnete, grüne Augen, die blind an die Decke starrten. »Potter«, sagte er, aber Minerva zerrte ihn bereits weiter zum nächsten Bett. »Ist nicht mehr zu retten«, sagte sie, »aber das Mädchen, Severus, das Mädchen!« Severus scherte sich nicht einen Moment darum, das Mädchen zu retten, nicht, wenn er sowohl sie als auch Potter von vornherein vor Schaden bewahren konnte. Er begann dennoch, Zaubersprüche über ihren Körper zu weben, einfach deshalb, weil es der zweckmäßigste Weg war, die notwendigen Informationen zu sammeln. Er stellte kurze, präzise Fragen, während er an ihr arbeitete, und hörte sich die Erzählungen über die Halskette an, die Weasley und Granger und Bells Freundin stammelnd überbrachten, wie das Mädchen sie zuerst berührt hatte. Er bemerkte das kleine Loch in ihrem Handschuh und wie Potter, der zu ihr hochsprang, um sie herunterzuziehen, stolperte und voll mit dem Gesicht auf die freiliegende Halskette gefallen war. Dann erklärte er, dass er einige Bücher konsultieren müsse, um ihr weiterzuhelfen, und verschwand eilig. Er hatte alles bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Vollkommen. Der Verdacht, dass der verfluchte Schmuck zu Dracos Plan gehörte, bedeutete leider, dass er nicht allzu offensichtlich eingreifen konnte. Wenn der junge Severus verdächtigte, ihn zu hintergehen, würde er niemals reden. Hogsmeade war bei weitem zu öffentlich, aber das sollte keine Rolle spielen. Er würde am Straßenrand warten, desillusioniert, und das Paket mit dem Accio aus Bells Händen entwenden, bevor ihre Haut das Metall berühren konnte. Solange er sich schnell genug duckte, seine Desillusionierungszauber waren noch nicht so meisterhaft wie die Dumbledores, würde niemand je von seiner Anwesenheit erfahren. Aber er rutschte aus, ganz wörtlich. Als er seinen Zauberstab anhob, während die streitenden Mädchen näher kamen, blieb ein Klumpen gefrorenen Graupels unter seinem Stiefel hängen, und dadurch verlor er kurz das Gleichgewicht. Und als er sich wieder aufgerichtet hatte, erhob sich Bell bereits in die Luft. Er schaffte es noch gerade so, Potter mit einem Stabilisierungszauber daran zu hindern, zu stolpern. Er war sich der Ironie der Situation durchaus bewusst, aber es war alles andere als amüsant. Er bewegte sich instinktiv auf Bell zu, als diese zu schreien begann, aber widersprüchliche Impulse ließen ihn innehalten. Er musste, konnte dem Mädchen nicht zu Hilfe eilen, und wenn ein Gerücht Dracos Ohr erreichen würde, dann das, dass er praktisch aus dem Nichts aufgetaucht war. Er zwang sich, nach Hogwarts zurückzukehren, und dachte sich einen Grund aus, den Krankenflügel zu betreten. Er verwickelte Pomfrey in ein verworrenes Gespräch darüber, welche Getränke sie benötigte, und bedankte sich innerlich bei Merlin, dass er Snape bereits im Voraus in ihr Quartier verbannt hatte. Sobald Hagrid das schreiende Mädchen durch die Tür getragen hatte, machte er sich mit Hingabe an die Aufgabe, arbeitete unmenschlich und tat alles, was in seiner Macht stand, um sie zu retten. Es gelang ihm, gerade so. Es lag jedoch keine Leistung darin, nicht einmal ein Hauch von Sieg, denn der heutige Tag hatte eines zweifelsfrei bewiesen. Er war fehlerhaft. Er war fehlbar, er war unvollkommen. Er war alles, was er sich nicht leisten konnte, zu sein. Den Rest des Novembers über starb Potter nicht mehr. Er starb auch nicht im Dezember, nicht ein einziges Mal, als es auf Weihnachten zuging. Es war fast so, als hätte er beschlossen, sich Dumbledore und Draco bei ihren gemeinsamen Bemühungen anzuschließen, Severus unter allen Umständen zu meiden. Wie zum Teufel sollte er Probleme lösen, wenn ihn niemand ließ? Er wusste nicht, was ihn am meisten beunruhigte. Die Art und Weise, wie Draco sich vor seinen Augen abrupt auflöste und sich auch stur weigerte, in sein Büro zu kommen, Dumbledores vermehrte längere Abwesenheiten, die er nicht erklären wollte, oder Potters plötzliche bizarre Weigerung zu sterben. Überall um ihn herum schienen sich Mauern zu erheben, die ihm den Weg versperrten und ihn machtlos zurückließen. Er war machtlos, Draco zu helfen, weil der Junge plötzlich entschlossen war, ihn als Feind zu sehen, was zweifellos zum Großteil auf das Gift zurückzuführen war, das Bellatrix ihm ins Ohr geflüstert hatte. Und Severus sorgte sich um ihn, in all seiner blasierten, feigen Pracht. Draco war einer der Seinen, er hatte ihn aufwachsen sehen. Er war machtlos, Dumbledore am Sterben zu hindern, machtlos herauszufinden, woran er arbeitete und welche Bedeutung das auch für das Gesamtbild hatte. Und ja, Severus sorgte sich auch um ihn, auch wenn er sich allzu oft fragte, warum. Was Potter betraf, vielleicht war es ein Segen, dass seine unnatürliche Überlebensfähigkeit ihn auf Armeslänge von Severus fernhielt. Das hielt weder die Träume noch die Aufwallungen auf, wenn er in der Nähe war, aber es machte sie erträglicher. Ihn auf Slughorns Weihnachtsfeier zu sehen, machte Severus diese Botschaft noch einmal so klar wie ein Messer, das einem in den Bauch gestoßen wird. Denn Potter war dort, nicht am Tisch im Klassenzimmer, irgendwo im selben Flur, am anderen Ende eines anderen Frühstückstisches. Er war dort, wie ein einziger funkelnder Widerspruch. Plötzlich brillant im Zaubertrankunterricht? Wie? Ruhig und selbstbewusst, wo Severus wusste, was in der Tiefe vergraben lag, auf dem Weg, ein Auror zu werden? Wie sein Vater, im Gegensatz zu James Potter, wand er sich jedoch unter dem Lob, das Slughorn auf ihn zu häufen versuchte. Als Lovegoods bizarrer Kommentar über die Auroren ihn zum Lachen brachte, sickerte das Geräusch durch Severus wie der gewürzte Met, den er getrunken hatte. Und eine verrückte Sekunde lang fragte er sich, wie es wohl wäre, die Ursache für dieses Geräusch zu sein. Dann tauchte Draco auf und seine Aufmerksamkeit verlagerte sich sofort. Doch Potters Überleben lastete weiterhin auf seinem Gemüt. So sehr, dass er sich am nächsten Tag zu einem Quartier im Erdgeschoss aufmachte, das er zuvor noch nie besucht hatte. Die Tür war unverschlossen. In dem Moment, als er die Schwelle überquerte, verschluckte das Moos das Geräusch seiner Schritte und er passierte Büsche und verworrene Lianen. Firenze hörte ihn dennoch und drehte sich von dort herum, wo er stand. »Ich habe dich einst gebeten, nicht mehr nach mir zu schauen, Severus Snape. Ich meine es immer noch so.« Severus blieb stehen. »Ich bin nicht gekommen, um dich um irgendeine Tat zu bitten, nur um einen Rat.« Firenze starrte ihn an, ohne mit der Wimper zu zucken. »Obwohl wir noch nicht miteinander gesprochen haben, seit du nach Hogwarts gekommen bist,« begann Severus vorsichtig, »hast du Zeit in meiner Gegenwart verbracht, bei Lehrerkonferenzen?« »Wenn du zu wissen wünschst, ob mir deine fortgesetzten Versuche, sich in die Zeit einzumischen, bekannt sind,« lautet die Antwort »ja«. »Dieser Makel haftet an dir wie ein übler Dunst. Du trägst ihn mit dir herum, wohin du auch gehst.« »Er stirbt nicht mehr«, brach Severus heraus. »In letzter Zeit ist er nicht mehr... Ich muss wissen, warum.« »Wieso?« »Weil es das Muster durchbricht und keinen Sinn ergibt. Du hast mir vor 5 Jahren gesagt, dass die Ströme der Zeit einen Weg finden, sich anzupassen. Aber wenn das wahr ist und er deswegen auf unzählige, lächerliche Weisen immer wieder gestorben ist, weil die Zeit versuchte, sich selbst auszugleichen, warum sollte das dann plötzlich zum Stillstand kommen?« »Was wünschst du von mir zu wissen?« »Die Wahrheit!« Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Interpretationen. Dann gib mir deine Interpretationen. Alles wäre im Moment besser als... Er brach ab. Firenze schien lange nachzudenken. Er stampfte auf den Boden, während er Cerberus betrachtete. Dann sagte er, es könnte darauf hindeuten, dass die Zeit einen stabileren Strom entdeckt hat. Einen, der von keinem Damm blockiert werden kann. Einer, der möglicherweise seinen Zweck besser erfüllt, als die Rinnsale, die du in der Vergangenheit bekämpft hast. Cerberus erstarrte. Du meinst, ich meine, dass du verändert hast, was geschrieben steht. Du hast das Unveränderliche verändert. Die Zeit beginnt nun zu erkennen, wie sie es noch einmal schreiben kann, und jedes Mal mit Endgültigkeit. Je sicherer sie sich ist, je klarer der Weg ist, desto weniger Ablenkungen wird es geben. Nein, sagte Cerberus, nein, ich weigere mich, das zu glauben. Dann ist es vielleicht nicht die Wahrheit, die du suchst, sondern Beruhigung, sagte Firenze mit leicht bissigem Tonfall. Cerberus reagierte nicht, obwohl er das Gefühl hatte, geschlagen worden zu sein. Firenze seufzte und schüttelte den Kopf. Oder vielleicht irre ich mich beim Lesen der Sterne. Ich hoffe, dass ich mich irre. Von allen Menschen, die ich getroffen habe, ist mir der Junge bei weitem einer der... Cerberus wartete nicht auf das Ende dieses Satzes. Er ging. Firenze musste sich irren, sagte er sich. Er sagte sich das jedes Mal, wenn er daran denken musste, dass Potter auch über Weihnachten und im Januar nicht starb. Er redete es sich so nachdrücklich ein, dass er es tatsächlich zu glauben begann. So sehr, dass er keine Erleichterung verspürte, als Potter Anfang Februar auf die dümmste aller Arten starb. Er wurde unter einem von Peeves gelösten Kronleuchtern zerquetscht. Letztendlich war es nicht anders zu erwarten gewesen. In all diesen Monaten richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit, dass Dumbledore Geheimnisse vor ihm bewahrte, die er mit Potter teilte, und dem Jungen ein Vertrauen entgegenbrachte, das er Cerberus versagte. Und die ganze Zeit über fühlte er sich hin- und hergerissen, zerrissen zwischen widerstreitenden Gefühlen. Es war nicht so, dass Potter es nicht verdiente zu wissen, was auf ihn zukam, und Cerberus wollte, dass er vorbereitet war. Er wünschte sich nur, dass es nicht so einseitig wäre, dass Dumbledore es ihnen erlauben würde, gleichermaßen vorbereitet zu sein, Gemeinsamkeiten zu teilen, denn wie um alles in der Welt sollte Cerberus dem Jungen sonst helfen, in einer Zukunft ohne den Schulleiter, die alarmierend näher rückte. Er verheimlichte solche Gedanken, als er endlich die Gelegenheit hatte, den Mann in einer Nacht Mitte Februar zu konfrontieren. Potter war sein und einzig sein. Cerberus hatte ihn im Laufe der Jahre geformt und geprägt, hatte einen Splitter seiner Magie, seines Willens in ihm vergraben, hatte Aspekte seiner Persönlichkeit ganz ausgelöscht, nein, unterdrückt, nur unterdrückt. Dieses Wissen, wie er ihm geholfen hatte, wie er ihm Schaden zugefügt hatte, bewahrte er am sorgfältigsten. Dumbledore hatte kein Recht, es zu wissen. Über andere Dinge jedoch musste er Bescheid wissen. »Sie weigern sich, mir irgendetwas zu sagen, und doch erwarten Sie diesen kleinen Dienst von mir? Sie halten eine Menge für selbstverständlich, Dumbledore. Vielleicht habe ich es mir anders überlegt.« »Sie gaben mir Ihr Wort, Cerberus, und wo wir schon über Dienste reden, die Sie mir schulden. Ich dachte, Sie hätten sich bereit erklärt, Ihren jungen Slytherin-Freund gut im Auge zu behalten.« Cerberus atmete, aber der Zorn nahm ihm die Fähigkeit zu sprechen. »Mauern, überall Mauern.« Dumbledore seufzte. »Kommen Sie heute Abend in mein Büro, Cerberus, um 11, und Sie werden sich nicht beklagen, dass ich kein Vertrauen in Sie habe.« »Nun, hören Sie gut zu, Cerberus. Es wird eine Zeit kommen, nach meinem Tod. Widersprechen Sie nicht, unterbrechen Sie mich nicht. Es wird eine Zeit kommen, da Voldemort offensichtlich um das Leben seiner Schlange fürchten wird.« »Um Nagini?« fragte Cerberus völlig verwirrt. Ein weiteres Rätsel, ein weiteres Fragment, das keinen Sinn ergab. »Genau. Wenn eine Zeit kommt, da Lord Voldemort diese Schlange nicht mehr hinausschickt, um seine Befehle auszuführen, sondern sie sicher an seiner Seite hält, unter magischem Schutz, dann, denke ich, wird es angeraten sein, es Harry zu sagen.« »Ihm was zu sagen?« Dumbledore holte tief Luft und schloss die Augen, und bei diesem Anblick lief Cerberus ein Schauer über den Rücken. Dumbledore hatte sich nie auf diese Weise von der Welt abgekapselt, zumindest nicht vor Severus' Augen, als ob er die Wahrheit dessen, was er sagen wollte, nicht ertragen konnte. Sagen Sie ihm, dass in der Nacht, als Lord Voldemort versucht hat, ihn zu töten, als Lily ihr eigenes Leben als einen Schild zwischen sie warf, dass in dieser Nacht der Todesfluch auf Lord Voldemort zurückprallte und ein Bruchstück von Voldemorts Seele vom Ganzen abgesprengt wurde und sich an die einzig lebendige Seele klammerte, die in jenem einstürzenden Haus noch übrig war. Ein Teil von Lord Voldemort lebt in Harry, und dies gibt ihm die Macht, mit Schlangen zu sprechen und eine Verbindung zu Lord Voldemorts Geist, die er nie begriffen hat. Dumbledores Stimme schien von weit, weit weg zu kommen und durch einen Nebel zu hallen, der plötzlich überall um Severus herum herabgesunken war. Und solange dieses Seelenbruchstück, das von Voldemort nicht vermisst wird, mit Harry verknüpft ist und von ihm geschützt wird, kann Lord Voldemort nicht sterben. Also muss der Junge sterben, hörte Severus sich selbst sagen. Er fühlte nicht, wie sich seine Lippen bewegten, während er sprach. Er war sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt gesprochen hatte. Ein dumpfes, summendes Geräusch erfüllte seine Ohren, sank tief in sein Inneres und hallte dort nach, als würde es sich winden. Und Voldemort selbst muss es tun, Severus, das ist entscheidend. Avada Kedavra! Okay, dachte er und blickte auf seinen Zauberstab, an dessen Ziehen er sich nicht erinnern konnte. Das war etwas voreilig gewesen. Schwer gegen den Schreibtisch gelehnt, starrte er auf Dumbledores Körper hinunter, der zusammengekrümmt auf dem Boden lag. Dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte. Er erwischte Snape, der bereits mit einem Fuß auf der Treppe am steinernen Wasserspeier stand. »Nicht«, sagte er und ging auf ihn zu. »Um Himmels Willen, tu's nicht. Es ist noch viel zu früh.« Snape blinzelte. »Ihn töten«, verdeutlichte Severus. Snape blinzelte erneut. »Potter?«, fragte er und klang erstaunt. »Natürlich nicht«, schnappte Severus, lachte dann und schüttelte den Kopf. »Dumbledore!« Snape starrte ihn an. »Vielleicht solltest du an meiner Stelle hinaufgehen, denn ich habe nicht die leiseste Ahnung.« »Nein«, sagte Severus, »ich kann es mir nicht anhören, nicht noch einmal.« Er schloss kurz die Augen. Firenze hatte recht. Snape wurde sehr blass. »Nein«, sagte er, »ich glaube dir nicht. Du wurdest mit einem Konfundus belegt, oder...« »Dann geh«, sagte Severus, »geh und höre es selbst, wenn du mir nicht glaubst, aber um Himmels Willen. Sei dir deiner Hände stets bewusst, setz dich am besten auf sie, was auch immer du tust, tu es nicht, noch nicht.« Und er schob Snape zur Treppe und sah zu, wie er sich außer Sichtweite schlängelte, während sie hinauffuhr. Er dachte nicht an Potter oder Dumbledores Worte, während er wartete. Er dachte an nichts anderes als an die Mauer vor ihm, zeichnete ihre raue Oberfläche mit den Fingern nach und folgte dabei den feinsten Rissen, die sie wie gefrorene dunkle Adern durchzogen. Er hatte ihr nie zuvor viel Beachtung geschenkt, aber jetzt erschien sie ihm seltsam schön. So nackt und unscheinbar an der Oberfläche, nur eine Wand, und doch schwor er sich, dass er in ihrem Inneren die Magie der Jahrhunderte spüren konnte, die sie aufgesaugt hatte, von unzähligen Geschichten und Leben, die längst vergessen waren. Mauern scherten sich nicht um den Tod, wenn er doch nur eine sein könnte. Als Snape aus dem Büro des Schulleiters wieder auftauchte, hatten seine Gesichtszüge eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Mauerwerk. Leer, kahl, in Stein gemeißelt. »Nun?« »Ich habe ihn nicht getötet«, sagte Snape, »obwohl ich es hätte tun sollen.« Er trat zur Seite und der Wasserspeier glitt mit dem hörbaren Klicken zurück an seinen Platz. »Der Mann hat Nerven. Er hatte die Kühnheit...« Er brach ab, schüttelte den Kopf, die Augen auf den Boden gerichtet. »Zu was?« Snape blickte auf, und plötzlich war Feuer in seinen Augen, und der Stein zerbröckelte nicht einfach nur, sondern brach auf wie die Oberfläche eines Vulkans. »Um zu bemerken, wie rührend es war, dass wir nun doch so weit sind, dass wir uns um den Jungen sorgen«, spuckte er. als ich es wagte, meine Abneigung gegen seine Taten zu äußern. Keine Sorge, ich leugnete das mit aller Entschiedenheit. Ich habe die Hirschkuh beschworen und ihn glauben lassen, was er glauben möchte. Cyrus blickte ihn an. Seltsam, nicht wahr? Dass wir sie überhaupt noch beschwören können. Snape schnaubte. Vielleicht ist es gar nicht so seltsam, wenn man bedenkt, dass Potters Patronus nicht, sagte Cyrus scharf. Wage es nicht, in diese Richtung zu denken. Snape hob eine Augenbraue. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir uns selbst belügen, nicht wahr? Ja. Welche andere Möglichkeit gibt es? Was nützt es, darüber nachzudenken? Er ist tot. Er ist schon tot. Du akzeptierst es also einfach? Fragte Snape in einem Ton, der vor Spott triefte und die Wut kaum zu unterdrücken vermochte. Nach allem, was wir durchgemacht haben, nach allem, was wir getan haben, willst du es einfach? Was zum Teufel soll ich sonst tun? Was schlägst du vor, dass wir tun sollen? Potter auf eine tropische Insel entführen, seine Gedächtnisblockaden entfernen und bis ans Ende unserer Tage glücklich sein? Oh, ich vergaß. Natürlich müssten wir zuerst wieder den Schulleiter töten, sonst würde dieser Plan nie funktionieren. Mach dich nicht über mich lustig, fuhr Snape ihn an. Wenn du drauf bestehst, verspottet zu werden, wenigstens wäre es etwas, irgendetwas. Ist es vielleicht wirklich so absurd? Wir haben die Mittel und die Fähigkeit. Wenn ihn jemand auf unbestimmte Zeit verstecken kann, dann sind wir es. Und den Rest der Welt lassen wir unter der Herrschaft des dunklen Lords verbrennen. Der Rest der Welt ist mir scheißegal. Lass sie brennen. Lass sie verdammt nochmal zur Hölle fahren und dort bleiben. Das einzige Problem mit dieser Aussage ist, sagte Cyrus ganz leise, dass du jetzt derjenige bist, der sich selbst belügt. Snapes Schultern sackten zusammen. Er lehnte sich schwer gegen die Wand und schloss die Augen. Wozu auch immer es gut sein mag, sagte Cyrus, ich habe vorhin genau dasselbe gedacht. Natürlich hast du das. Einige Atemzüge lang sah Cyrus zu, wie er dastand und vollkommen verloren aussah. Es hätte ihn beschämen müssen, sich selbst so schwach zu sehen. Ja, das hätte es. Aber aus irgendeinem Grund bildete sich nur eine seltsame Enge unter seinem Brustbein. Eine Schwere, die an ihm zu zerren schien. Er hob seine Hand, langsam, zögernd und ließ sich schnell fallen, als sich Snapes Augen öffneten. »Ich sollte gehen«, sagte er und richtete sich auf. Und dann war er wieder wie die Wand, leer und undurchdringlich. »Schließ die Schleife.« Cyrus nickte und sah zu, wie er Augenblicke später aufhörte zu existieren. Er vermied es, Potter anzuschauen, als ob schon sein Anblick toxisch wäre. Bei den Mahlzeiten starrte er auf seinen Teller, auf seine Gabel, mit der er Gemüse aufspießte, und auf sein Messer, mit dem er Fleisch schnitt, obwohl er später nicht mehr sagen konnte, ob er Karotten oder Kohl, Roastbeef oder Schweinefleisch gegessen hatte. In diesen Tagen schmeckten alle Speisen gleich, fad, abgestanden, in seiner Kehle trocken wie Asche. Er war nicht ganz erfolgreich. Manchmal wurde der Sog zu stark, zog seine Augen gegen seinen Willen zu Potter hin. Und dann stieg er in ihm auf wie eine dunkle, anschwellende Flut. Der Drang, Potter alles zu sagen und ihn anzuflehen, zu laufen, zu fliehen, sich zu verstecken, ihn zu packen und nie mehr loszulassen, ihn aufzufangen und in Sicherheit zu bringen. Cyrus drängte ihn hinunter, hinunter und hinunter, aber mit jedem Tag, an dem Potter nicht starb, mit jeder Gelegenheit, bei der er hätte sterben müssen, mit jedem Mal, wenn er es nicht schaffte, den vergifteten Met zu trinken, das Lockhorn gegeben worden war, und nur einen Schädelbruch erlitt, als McLaggen ihm eine Keule direkt auf den Kopf schlug, wurde der Drang nur noch stärker. Die Zeit schien zu rasen, und obwohl die Sanduhr nun auf seinem Brustbein ruhte und ihre Kette sich sicher unter seinem Gewand um seinen Hals wand, war Cyrus machtlos, sie zu verlangsamen. »Mord! Mord im Klo! Mord!« Cyrus stürmte durch die Türe, halb in der Erwartung, Potter in einem grotesken letzten Hurra tot aufzufinden. Aber es war nicht Potter, der auf dem Boden lag und dessen Blut aus tiefen Wunden aus seinem ganzen Körper strömte. Es war Draco. und Potter, der neben ihnen in einer Pfütze aus rötlichem Wasser kniete, war der Täter. Severus erkannte das Werk von Sectum Sempra sofort, aber er vergeudete keine Zeit damit herauszufinden, woher das heiße Aufflackern der Wut in ihm kam oder sich zu fragen, wie Potter überhaupt von seinem Zauber erfahren haben konnte. Er schob Potter kurzerhand beiseite und begann, den Gegenzauber zu beschwören und betete, dass er nicht zu spät käme. Er prüfte es immer noch nicht, als er Draco auf die Füße hob und ihn halb aus dem Raum trug. Der Junge musste dringend in den Krankenflügel, er brauchte Diptam und blutauffrischende Tränke. Er prüfte es auch nicht, als er Potter anschnauzte, zu bleiben, und auch nicht, als er sich langsam den Korridor entlang und die Treppe hinunter bewegte, einen nassen, weinenden Jungen im Arm. Er konnte nur an die Tatsache denken, dass Draco, wenn er sich nicht gegen Potter behaupten konnte, es niemals in die Reihen des dunklen Lords schaffen würde. Er würde zerbrechen, zersplittern, lebendig gefressen werden. »Sehen Sie«, sagte er leise, während Pomfrey losstürmte, um die Tränke zu besorgen, während Severus Draco auf ein Bett herabließ. »Ich will Ihnen helfen. Bitte, Draco, lassen Sie mich. Kommen Sie heute Abend in mein Büro und wir können daran arbeiten. Gemeinsam.« Aber Draco wandte seinen Kopf ab und schloss die Augen. Severus ballte die Hände zu Fäusten, als er sich auf dem Absatz umdrehte und ging. »Zurück zu Potter.« Die Wut, die er vorübergehend beiseite gelegt hatte, brodelte erneut in ihm auf, glühend. Potter benutzte dunkle Magie, obwohl Severus so hart daran gearbeitet hatte, seine Unschuld zu schützen. Es war empörend, die schlimmste Art von Verrat. Wie konnte er es wagen? Wie konnte er es wagen, den Dreck zu benutzen, der Severus eigenem Geist entsprungen war, der von seinen eigenen Händen gewebt worden war, damals, als er es nicht besser wusste? Es war alles Severus' Schuld. Als Potter 15 war, da war er sich sicher, hätte er nie auch nur einen Blick auf einen dunklen Zauber geworfen. Aber Severus musste ihn ja unbedingt zerbrechen, nicht wahr? Er hatte sich die ganze Zeit selbst etwas vorgemacht, in der Annahme, dass das Unterdrücken von Potters schuldbeladenen Erinnerungen dem Jungen einen Gefallen tue. Aber wer wusste, wie viel von seinem Einfühlungsvermögen mit ihm untergegangen war? Wer konnte wirklich sagen, was er alles zerstört hatte? Dies war der Potter, den er geschaffen hatte. Er war noch nicht ganz, aber immer mehr das Monster, das Severus selbst in diesem Alter gewesen war. Und er war wütend. Sicher auch wütend auf Potter, ja, aber nicht annähernd so wütend wie auf sich selbst. Er wollte es ungeschehen machen, alles zurücknehmen. Aber er konnte es nicht, nicht so kurz vor der Ziellinie, nicht angesichts des drohenden Todes von Dumbledore. Er konnte nur die Information, wo Potter Sectum Sempra gefunden hatte, aus seinem Geist herauspressen, nach dem Buch verlangen, um weiteren Schaden zu vermeiden, und ihm Nachsitzen geben, als Potter log, anstatt das Buch auszuhändigen. Vielleicht hatte er überreagiert, gestand er sich erst viel später in dieser Nacht, nachdem Draco sich wieder einmal aus seinem Büro geflüchtet hatte. Schließlich hatte Potter entsetzt ausgesehen, und vielleicht war es nicht so sehr die Angst vor Severus' Vergeltung gewesen, sondern eher das Entsetzen über das, was er fast getan hätte. Vielleicht hatte er nicht gelogen, als er sagte, er wüsste nicht, welche Wirkung der Zauberspruch haben würde. Potter war schon immer zu dumm gewesen, die Konsequenzen seiner leichtfertigen Handlungen zu bedenken. Vielleicht hatte Severus ihn doch nicht bis zur Unendlichkeit verformt. Er erinnerte sich an Potters Reaktion auf das, was er im Denkarium gesehen hatte. Und ja, da war Empathie gewesen. Kein Zweifel. Empathie und Schuldgefühle. Severus wünschte sich immer noch, er könnte rückgängig machen, was er getan hatte. Aber da das nicht möglich war, konnte er zumindest aus den Lehren, die er im Vorjahr gezogen hatte, schöpfen und Potter daran erinnern, was richtig und was falsch war, indem er ihn mit weniger schmackhaften Aspekten der Vergangenheit seines lieben Vaters konfrontierte. Er redete sich ein, dies sei der einzige Grund, warum er Potters Nachsitzen nicht wieder Filch zugewiesen hatte. Aber er wusste, dass es eine Lüge war. Es war bereits Mai, also kurz vor Ende des Schuljahres, und so sehr er es auch vermieden hatte, Potter zu sehen, so sehr hungerte er doch nach den letzten Momenten seiner Anwesenheit, die er noch ergattern konnte, selbst wenn er sich dessen bewusst war, dass es eine Dummheit war. Es bereitete ihm keine Freude, Blicke auf Potter zu erhaschen, der sich der Aufgabe zuwandte, die unzähligen Vergehen seines Vaters abzuschreiben. Aber Severus verzehrte seinen Anblick trotzdem wie einen bitteren Trank. Das war alles, was er jetzt haben konnte. Das war alles, was er je haben würde. Potter bestand auf einem letzten Hurra, Ende Mai. Severus patrouillierte eines Nachts durch die Korridore, als das Mädchen in ihn hineinraste, die Augen von Tränen so rot wie ihr fließendes Haar. »Snape«, rief sie, »Sie müssen schnell kommen, etwas...« Ein Schluchzen. »Etwas Schreckliches ist...« Severus folgte ihr direkt zum Eingang des Astronomieturms. Dort, am Fuße der Steintreppe, lag Potter mit weit geöffneten leeren Augen hinter einer schiefen Brille, den Hals in einem unnatürlichen Winkel verdreht. »Wie«, stieß Severus hervor, während er sich fragte, ob Potter wohl so aussehen würde, wenn alles gesagt und getan war, wenn der dunkle Lord ihn schließlich für immer erledigt hatte. Ginevra holte tief Luft. »Wir haben nur geknutscht«, sagte sie durch die Tränen, die weiter flossen, »oben auf der Treppe, aber dann muss er, ich weiß nicht, gestolpert sein oder sowas.« Severus sah Potters Schuhe, die Schnürsenkel offen. »Und er fiel hin und ich konnte ihn nicht rechtzeitig greifen und er ist einfach...« »Offensichtlich«, brummte Severus, »sollten Sie ihn dann wohl nicht küssen.« Ginevra wich zurück und im nächsten Moment verwandelte sich die Verzweiflung in ihren Augen in Feuer. »Das werde ich wohl auch nicht mehr, oder?« schrie sie. »Nie wieder! Wie können Sie es wagen, Sie verdammter Bastard? Ich wusste es schon immer. Sie haben nicht einmal ein Herz!« Und sie flog mit geballten Fäusten und gefletschten Zähnen auf Severus zu, als ob ihre Schläge ihn verletzen könnten, als ob ihre körperlichen Schläge irgendeine Bedeutung hätten im Vergleich zu dem Messer, das aus dem Wissen geschmiedet war und das bereits fest in seinem Herz verankert war. 30 Punkte von Gryffindor! Das Paar sprang auseinander, aufgeschreckt. Aber Severus registrierte das Mädchen kaum noch, konnte nur noch Potter sehen. Der beschleunigte Atem, die roten, geschwollenen Lippen, glitzernd nass im Licht des Zauberstabs, das Grün seiner Augen, verschluckt vom Schwarz unter seiner Erregung. Bei näherer Betrachtung halte ich 50 Punkte für angemessen. Jeweils 10 für öffentliche Unsittlichkeit, 10 dafür, dass Sie nach der Sperrstunde nicht im Bett waren und 10 für Sie, Potter, weil Sie Ihre Schnürsenkel nicht gebunden haben. »Für nicht gebundene Schnürsenkel? Wirklich?« sagte Ginevra. »Wie lange haben Sie uns denn zugesehen, um so ein Detail zu erkennen?« »Das macht 10 weitere Punkte für Frechheit und falsche Anschuldigungen, Miss Weasley«, sagte Severus, und er konnte beim besten Willen nicht aufhören, Potter anzustarren. Er konnte sich kaum dazu bringen, seine Augen auf das Gesicht des Jungen zu richten, anstatt der Versuchung zu folgen, weiter nach unten zu blicken. »Widerling«, murmelte Ginevra und trat zwischen die beiden und ergriff Potters Hand. »Komm, Harry!« Potter folgte ihr, aber nicht ohne einen letzten rebellischen Blick auf Severus zu werfen, als dieser ging. Ein letztes Hurra, und natürlich nutzte Potter es, um Severus alles wieder ins Gesicht zu werfen. Alles, wonach Severus sich gegen alle Vernunft sehnte. Alles, was er nicht haben durfte. Nicht, dass Potter es absichtlich getan hätte. Die Zeit war es gewesen. Die Zeit war ein Miststück. In dieser Nacht verbrannte er das Tagebuch. Er hatte viel länger daran festgehalten, als es sicher war. Chaos. Irgendwie war es Draco gelungen, die undurchdringliche Verteidigung des Schlosses zu durchbrechen, und Severus wusste nicht wie, aber Todesser waren in Hogwarts, und er hörte erst davon, als Minervas Patronus durch die Wand seines Schlafzimmers sprang und ihn wachrüttelte. Er hatte sich nie schneller angezogen, verlor aber dennoch wertvolle Momente. Als er sich dem Kampf anschloss, war die Schlacht bereits in vollem Gange. »Snape!« rief Tonks und duckte sich vor einem roten Lichtstrahl hinter einem Geländer. »Verdammt gut, dass Sie da sind!« Sie feuerte einen weiteren Zauber ab. »Ein ganzer Haufen von Ihnen ist in diese Richtung abgehauen. Ich glaube, Sie folgten...« »Draco?« Sie nickte und erhob sich, um zu zielen. Dann duckte sie sich genauso schnell, weil eine grüne Explosion auf sie zukam. »Ich habe versucht, durchzukommen, aber Sie sind...« »Ich kümmere mich darum«, sagte Severus. Und er tanzte durch das Chaos und duckte sich vor verirrten Flüchen, Aber er war für beide Seiten kein Ziel. Er rannte den Flur entlang, bis er zum Eingang des Astronomieturms kam, wo Longbottom und Lovegood unwirksame Zauber auf die blockierte Tür schossen. Er schob sie beiseite und schmetterte direkt hindurch. »Bleiben Sie hier«, sagte er und nahm zwei Stufen gleichzeitig. Dann stürmte er durch die Tür nach oben und das war es. »Severus«, sagte Dumbledore leise, und Severus schritt vorwärts und schob Draco beiseite. Seine Sicht schien sich auf den Mann vor ihm zu beschränken. Dumbledore sackte gegen die Wand, die Hand war vom Tod geschwärzt und das Gesicht vom dunklen Mal beleuchtet. Er sah schwach aus, sehr, sehr schwach. Severus dachte an verschmutzte Hände, die sein Kinn umfassten und ihn mit einer Decke umhüllten, und an bittersüße Schokolade, die ihm die Kehle hinabrann. Er dachte an Phönixlieder und ein warmes, loderndes Feuer, an schlagfertige Analysen magischer Theorien beim Abendessen. Er dachte an ein Versprechen, zu dem er niemals hätte gezwungen werden dürfen. »Severus, bitte!« Er dachte an Potters tote Augen, hob seinen Zauberstab und ließ sie mit Grün auffüllen. »Avada Kedavra!« Es war sein eigenes Herz, das für eine lange, schwebende Sekunde aufzuhören schien zu schlagen, als Dumbledores Körper in die Luft stieg. Severus atmete tief ein und sah zu, wie er fiel. Dann ergriff er die Hand des Jungen, den er nicht wollte, und rannte los. Potter holte ihn ein. Natürlich holte er ihn ein, das war Potter, und sein einziges Lebensziel war es, Severus zu foltern. Severus' einziges Lebensziel war es, ihn zu lehren. Eine hoffnungslose Lektion nach der anderen. Liebäugle nicht mit der dunklen Magie. Werde nicht dein Vater. Halte deinen Mund und deinen Verstand verschlossen. Verwende nie, niemals meine eigenen Zaubersprüche. Möchtest du dich in mich verwandeln? Um Himmels Willen, lass das. Lass es sein. Stirb niemals. Aber wie immer weigerte sich Potter zuzuhören. »Dann töte mich doch! Töte mich, wie du ihn getötet hast, du Feigling!« Und Severus hasste ihn in diesem Augenblick. Er hasste ihn mehr, als er Dumbledore hasste. Er hasste ihn, weil er Severus hasste, weil er ihn nicht verstand. Er hasste ihn dafür, dass er sich so weggeworfen hatte, dass er um den Tod bat, dafür, dass er am Leben war, dass er überhaupt existierte. Er hasste ihn dafür, dass er Severus derart unter die Haut gegangen war und sich in sein Leben gestohlen hatte. Am meisten hasste er ihn dafür, dass er seinem Leben eine Bedeutung gegeben hatte. »Nein«, schrie Severus, »nenn mich nicht Feigling!« Und er stürzte sich mit seiner Magie auf den Jungen, blind vor Wut. Er wollte, dass Potter dieselben Schmerzen empfand wie er. Er wollte ihn in Stücke reißen, zerstören, ihn packen und mit ihm statt mit Draco fliehen. Die letzten beiden dieser Dinge wollte er nicht wollen. Er wollte, dass es keine Rolle spielte, dass er Potter überhaupt nicht brauchte. Merlin, sehr Dank, brachte der Angriff des Hippogreifs ihn zur Vernunft. Vernunft. Vernunft. Wie wenige Fetzen auch immer Severus davon übrig hatte. Er floh. »Du hast mir heute Abend gut gedient.« »Ich danke euch, mein Lord«, sagte Severus und blickte auf den Boden, auf dem er kniete. »Mein einziges Ziel ist es, euch zu erfreuen.« »Und was könnte erfreulicher sein, als den Dorn, der Dumbledore war, endlich von mir zu entfernen? Der tattrige alte Narr erwies sich als ein ziemliches Ärgernis.« Schwarze Gewänder rauschten vor Severus, als die Schritte zum Stillstand kamen. »Solche Treue, solche Hingabe, die du mir heute Abend gezeigt hast. Dafür verdienst du eine Belohnung, meinst du nicht auch?« »Mein Lord ist zu gnädig«, sagte Severus, ohne aufzublicken. »Ich verlange nach keiner Belohnung. Meine einzige Belohnung liegt in der Verheißung des Jubels meines Herrn.« Ein Lachen. »So eine süße silberne Zunge hast du, Severus Snape.« Lange Finger schoben sich unter sein Kinn, zogen es nach oben, und Severus' Blick folgte ihm, um in rote Augen zu schauen. »Ich gestehe, dass ich diese besondere Eigenschaft von dir immer geschätzt habe, so reizend. Aber wirklich, ich muss darauf bestehen. Steh auf, steh auf.« Severus erhob sich auf seine Füße. Aus den Augenwinkeln konnte er Bellatrix' Gesicht sehen, vor Wut verzerrt. Bald, sehr bald wird das Schloss in unserer Hand sein. Und wenn es soweit ist, wird es dir gehören, denke ich. My Lord, Sie ehren mich sehr. Aber es ist doch etwas Naheliegenderes vonnöten. Sag es mir, sei nicht schüchtern. Dein tiefstes Verlangen, dein kühnster Wunsch. Wenn es mein Lord erlauben könnte, sagte Cerys zögernd, verschont den Jungen. Den Jungen? Die roten Augen schienen zu blitzen. Du sorgst dich also um ihn? Cerys warf einen Blick über die Schulter in die äußerste Ecke des Raumes, wo Draco kniete, zitterte, bebte und nun höhnisch lächelte. »Mich um ihn sorgen?« entgegnete er, drehte sich um und glättete seine Gesichtszüge sorgfältig. »Kaum. Ich habe Mitleid mit ihm. Er ist schwach, genau wie sein Vater. Aber...« Er neigte seinen Kopf mit einem kleinen, wie verstohlen wirkenden Lächeln. »Aber ebenso wie sein Vater früher, ist er so hübsch anzusehen.« Wenn überhaupt, dann wurde das dünnlippige Lächeln breiter, grotesker. »Ah, nun, ich würde es hassen, wenn du die Freude, die dir sein Anblick bereitet, verlieren würdest. Der Junge darf bleiben.« »Bellatrix!« Ein Fingerschnipsen machte sie gefügig. »Sorge dafür, dass dein Neffe gereinigt wird. Es scheint, als sei er ausgelaufen. Und das geht einfach nicht. Es sei denn natürlich, das macht den Reiz noch größer.« Cerys schüttelte den Kopf. »Komm, Cerys!« Weiße Finger griffen ihn locker am Ellbogen und Cerys ging mit ihm, ohne den geringsten Widerstand. »Mir ist im Moment nach Feiern zumute. Lass uns fliegen.« Cerys war nicht überrascht, als er später in der Nacht sein Zimmer betrat und Draco in seinem Bett vorfand. Er war jedoch zutiefst empört über den ungeheuren Ausdruck des Entsetzens, den er Cerys zuwarf, darüber, wie er die Decke enger an sein Kinn zog und sich weiter zur Kante hinschob. »Machen Sie sich nicht lächerlich«, schnauzte Cerys ihn an. »Was sonst hätte ich sagen sollen?« Er teilte das Bett in der Mitte mit einer magischen Barriere, damit sein Körper im Schlaf nicht auf dumme Gedanken kam. Bei genauerem Nachdenken verstärkte er seine Seite die Barriere zudem mit einem einseitig schalldämpfenden Zauber. Dann zog er sich im Schutz der Nacht aus, kroch unter das Laken und bemühte sich nach Kräften, die verräterischen Hickser an Dracos Atem zu ignorieren, bis es ihn in den Schlaf wiegte.